1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit 5 Minuten Verspätung melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt: Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Ich möchte gerne mit euch über Geräusche sprechen, mit denen ihr etwas sehr Schlimmes oder auch etwas sehr Schönes verbindet. Zum Beispiel Reifen quietschen, Aufprallgeräusche, Schreie, vielleicht ein bestimmtes Motorgeräusch, Kinderlachen oder vielleicht auch einen bestimmten Laut oder Gesang eines Vogels oder vielleicht auch eine besondere Musik. Während dieser Musik ist irgendetwas passiert, etwas Schönes oder etwas Schlimmes in eurem Leben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Micha. Micha ist 65. Guten Morgen, Micha. Hallo, Domian. Ja, hallo, Micha. Zum Thema Geräusche hast du angerufen. Ja, ich habe angerufen. Ich habe seit 1996 Tinnitus. Ja. Und der Tinnitus hat mein Leben sehr geprägt. Negativ. Und hervorgerufen worden ist er durch eine Steuerfahndung. Eine Steuerfahndung? Eine Steuerfahndung, und zwar bin 1996 festgenommen worden wegen angeblicher Steuerhinterziehung auf dem Flug nach Mallorca und mit 200.000 D-Mark Bargeld. Die hattest du bei dir, 300.000? 200. 200? Ja. Ja. Und warum hattest du so viel Geld bei dir? Es war Geld von Freunden. Wir wollten das investieren. Auf Mallorca war damals die hohe Zeit. Und wir wollten das in Immobilien investieren. Und vorausgegangen ist, ich muss auch für sich dazu sagen, ich bin von Haus aus Polizist gewesen. Und du bist dann wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden. Du schuldig gesprochen worden? Nee, bin letztendlich freigesprochen worden. Wir haben uns im Rahmen eines Deals habe ich dann 75.000 D-Mark an eine Girls-Schule gezahlt. Also du hattest schon ein bisschen Dreck am Stecken. Naja, es war so, sagen wir mal so, ich war Polizist, habe dann nebenbei studiert, habe Jura und BWL gemacht und habe mich dann in der freien Wirtschaft niedergelassen. Und dann gab es natürlich viele Neider, also nach dem Motto: wieso kann der plötzlich so ein dickes Auto fahren? Wieso hat er ein Haus? Wieso hat er Wohnung? Und die ehemaligen Kollegen haben da natürlich in meinem Leben herumgewühlt und alles Negative herausgesucht und versucht, mir in irgendeiner Form da an die Wäsche zu kommen. Und dann hat man mir vorgeworfen, ich hätte 800.000 D-Mark Steuer hinterzogen. Ja. Wie viel hast du denn wirklich hinterzogen? Gar nichts. Gar nichts. Und wieso musstest du dennoch einen Ausgleich zahlen an die Gehörlosenschule? Es ist einfach so, dass es gibt so Verhaltensweise, gerade im Strafrecht und im Gerichtsverfahren, dass man sich dann irgendwann einigt und sagt, bevor man jetzt großartig in die Details geht, dass man der Richter wollte einfach den Sack zumachen. Okay, und du sagst von deiner Seite aus, ich habe nichts Illegales getan. So ist es. So. Jetzt hat aber dieser, um auf unser Thema zurückzukommen, diese Anklage und diese Verhaftung hat dazu geführt, dass du einen Tinnitus bekommen hast. Genau. Den du bis heute nach so vielen Jahren nicht losgeworden bist. Genau. Also ich bin damals verhaftet worden im Flieger. bin dann von null auf gleich eingebuchtet worden in U-Haft, also ich bin da nicht bestraft worden. Ich hatte eine Wohnung auf Mallorca und man hat mir vorgeworfen, Fluchtgefahr, so nach dem Motto, er hat einen Wohnsitz im Ausland und wenn irgendwas ist, kann er sich dem Verfahren entziehen, also nehmen wir ihn erstmal fest, also Fluchtgefahr. Und da hat man mich eingebuchtet und war dann mit vielen Mördern da in einem Knast. Brach und da der Tinnitus schon aus? Nee, und in der ersten Nacht habe ich den Tinnitus bekommen. In der ersten Nacht, ja. In der ersten Nacht. Und dann habe ich das gemeldet und dann ist ein Arzt gekommen und der hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und hat mir dann anstatt Infusionen zu verordnen, hat er mir Beruhigungsmittel verordnet. Eigentlich wäre eine Infusion das Richtige gewesen. Genau. Ja. Infusionen sind da an sich dann angebracht, wenn man einen Tinnitus hat. Wie stark ist dein Tinnitus? Das ist ein Unterschied, es kommt auf die Stresssituation an. Also ich habe den auf beiden Seiten, auf dem linken Ohr habe ich ein dauerndes Piepsen. Und wenn ich sehr großen Stress habe, habe ich auf der rechten Seite einen dumpfen Ton. Das ist so für die, die wir das nicht haben, ist das so schwer vorstellbar, sich wirklich auszumalen, dass man immer permanent einen Piepston im Ohr hat. Das ist ja, stelle ich mir wie eine Höllenqual vor. Ja, das ist auch, aber man gewöhnt sich natürlich über die Zeit daran, aber es ist schon negativ beeinflusst. Kann man denn dann überhaupt einschlafen nachts, abends? In der Regel schon, man muss manchmal sehr lange warten, so. aber man kann letztendlich schon einschlafen, aber ich hab dich heute angerufen, Domian, weil das einfach die Lebenssituation, auch die Qualität des Lebens total verändert. Das heißt, dieser Tinnitus hat dein Leben wirklich radikal geprägt und verändert? So ist es. Inwiefern? Ja, es ist einfach eine dauernde negative Beeinflussung. Man kann nicht richtig hören. Du hast den dauernden Piepston. Du musst ständig nachfragen, wenn jemand dir irgendwas sagt. Was hast du gesagt? Und man hört einfach schlechter. Ist ja klar, wenn man dauernd diesen Ton natürlich, hat. Natürlich, ja. Ist das was anderes als wenn. Es schlägt ja sicherlich auch auf die Stimmung und aufs Gemüt. Schlägt auf die, genau, auf die Stimmung, aber ich bin also ein positiv denkender Mensch, so. Insofern, sagen wir auf die Stimmung wird dadurch nicht so beeinflusst, aber es beeinträchtigt mein Leben natürlich. Heißt das jetzt, seit 96 hast du den Tinnitus, jetzt bist du 65, musst du dich damit arrangieren, dass du den wahrscheinlich dein Leben lang behalten wirst? Also ich bin in ständiger ärztlicher Behandlung, bekomme also je nachdem wie stark er ist, Infusionen. Ich habe jetzt auch einen Arzt kennengelernt aus München, Dr. Pfaff, der mir gesagt hat, das kann möglicherweise auch mit dem Kiefergelenk zusammenhängen. Das wird jetzt zurzeit beobachtet und muss ja einfach schauen, wie das auf Dauer wird. Was ist denn beruflich aus dir geworden, nachdem du damals eingebuchtet kurz warst, eine Verhandlung es gegeben hat? Was hast du gemacht oder was machst du? Also ich habe das Bauunternehmen, ist dabei kaputt gegangen. Und ist klar, wenn der Chef eingesperrt wird und die Leute nicht mehr bezahlt werden können, dann geht natürlich so ein Bauunternehmen kaputt. Aber ich hatte immer ein zweites Standbein. Ich bin in der Medienbranche tätig gewesen und habe selber geschauspielert, über 60 Filme gedreht. Oh, dann und, kennen wir dich ja vielleicht sogar vom Sehen. Könnte sein, aber so bekannt bin ich nicht. Ja. Und bin heute Geschäftsführer einer Stiftung, die heißt Fairplay. www.fairplay-germany.de. Da machen wir Projekte gegen Gewalt im Sport und Leben. Machen Projekte im Bereich der Kultur, machen zum Beispiel, vielleicht hast du davon gehört, Wagner für Kinder. Ja, also das ist sehr gut, finde ich alles toll. Das heißt, dieser Tinnitus und das, was damals passiert ist, hat dich nicht komplett aus der Bahn geworfen. Du bist dann weiter aktiv gewesen beruflich und auch jetzt dann durch dein Engagement in der Stiftung. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ja, Insofern habe ich da noch positive Schlüsse rausziehen können. Liebe Micha, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir sehr, sehr, sehr nach so vielen Jahren, dass du irgendwann wieder mal die Stille genießen kannst. Wunderbar, ich danke dir. Alles Gute. Dir noch eine schöne Nacht und eine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Ich möchte mich gerne heute mich mit euch über Geräusche unterhalten, die euch sehr geprägt haben. Geräusche, mit denen ihr bestimmte Ereignisse verbindet. Schöne Ereignisse oder vielleicht auch furchtbare Ereignisse. Vielleicht habt ihr mal, wart ihr mal in ein Verbrechen verwickelt und genau während dieser Zeit oder während dieses Momentes lief im Radio eine bestimmte Musik. Und immer wenn ihr die Musik hört, fällt euch vielleicht diese Sache ein. Oder auch im Positiven gibt's das ja ganz genauso. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt darüber, meldet euch kostenfrei oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Jessica und die ist 16. Jessica, hallo. Hallo. Jessica, schön, dass du anrufst. Ja. Zu unserem Thema Geräusche. Ja, genau. Welches Geräusch hat dich denn nachhaltig geprägt und beeindruckt? Also ich komme aus Bottrop und da war im Jahre 2004, das war der Oktober, also da war ich 8 Jahre alt und da habe ich eine Paketbombe sozusagen miterlebt. Eine Paketbombe in Bottrop? Ja. Erzähl mal. Also ich war mit meinem Bruder und mit meiner Mama erst beim Zahnarzt und dann sind wir halt direkt an der Post vorbeigefahren und dann haben wir gesehen, wie im Transporter halt ein Mann mit einem Paket reingekommen ist, halt alltäglich. Und meine Mama hat uns erzählt, dass sie irgendein Gefühl hatte, dass sie langsamer gefahren ist. Sie wusste aber nicht, warum. Mhm. Und dann ist das Auto halt weiter vorgefahren, aber wir waren trotzdem ziemlich dicht dahinter. Und halt auf einmal gab es dann so einen Knall und Rauch. Da hat meine Mama erst gesagt, da ist wohl ein Reifen geplatzt und auf einmal sind aber die Türen aufgesprungen. Und was für mich halt schlimm war, waren halt so 3 Blutstreifen an der Tür dran. Also nochmal zum Verständnis. Da hat ein Mann ein Paket herausgeholt in das Auto. Ja, genau. Also einfach ein Paket von der Post abgeholt. Von der Post abgeholt, in das Auto reingenommen und ihr habt das gesehen, wie der Mann das gemacht hat. War das ein normales Auto, normaler PKW? Ja, so ein kleiner Transporter, so ein blauer war das. Ah ja. Mhm. So, und dann ist das explodiert. Ja, und dann ist die beiden Türen sind ja aufgesprungen, dann ist der Fahrer rausgekommen, also mit einer Platzwunde am Kopf und hat nur gesagt, Hilfe, Hilfe, wir brauchen Hilfe. Daraufhin meine Mama dann halt angehalten und hat direkt den Erste-Hilfe-Koffer aus dem Kofferraum genommen und halt die Erstvorsorge gemacht, damit der Mann nicht verblutet, weil ohne meine Mama wäre der Mann jetzt nicht mehr am Leben. Du warst 8 Jahre und hast dann daneben gestanden und zugeguckt. Ja, also ich saß im Auto, war halt total am Weinen, weil ich das ja alles gesehen habe und Angst um meine Mama irgendwie noch hatte, dass da irgendwas noch passieren kann. Mhm. Dann hat mein Bruder mich halt im Arm genommen, versucht mich zu trösten und ich war halt total fertig und unter Schock mit meinen 8 Jahren. Ja klar, na sicher, man versteht das ja gar nicht, was das ist. Als Erwachsener versteht man das ja schon kaum, wenn plötzlich wo ein Auto explodiert hier in Deutschland. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, also meine Mama hat dann die Erstvorsorge gemacht und dann hat noch eine andere Frau geholfen, weil der Verbandskasten war radikal leer, aber der Mann war immer noch total stark am Bluten. Und als wir dann den zweiten Verbandskasten schon halb leer gemacht haben, kam dann auch der Krankenwagen und Polizei und alles mögliche. Wurde halt alles abgesperrt, nur unser Auto war halt noch in dem Bereich. Mhm. Und dann kam die Polizei, hat dann befragt, ob wir irgendwas mitbekommen haben, ob da am Rand irgendwelche Leute waren. Mhm. Und dann wurde ich halt auch gefragt, am Abend wurden wir angerufen, dass die Kriminalpolizei und dann haben die, wir müssen euch ein paar Fragen stellen, also erst mein Bruder, dann meine Mama, dann mir und halt was wir gesehen haben oder ob uns irgendwas aufgefallen ist, aber da konnte ich nicht so viel zu sagen, weil ich ja nicht so viel da wahrgenommen habe. Ja. Weißt du, ob dieser Mann überlebt hat? Ja, der hat überlebt, halt dank meiner Mama. Der sitzt aber heutzutage im Rollstuhl. Und als bei der Paketbombe war, hat er jetzt an der rechten Hand, glaube ich, waren das nur noch 3 Finger. Also meine Mama hat mir das vor 2 Jahren erzählt. Und ein Auge, also auf einem Auge ist er blind. Oh, also eine sehr schwere Verletzung und eine sehr schwere Nachfolgewirkung der ganzen Sache. Weißt du denn, warum oder was hinter dieser Briefbombe steckte? Ja, also gab ja Zeitungsberichte und eigentlich war die Paketbombe an den Fahrer gerichtet, aber der Fahrer hat gesagt, soll mal öffnen. Dann hat der Fahrer das halt geöffnet und dann konnte man ja nicht ahnen. Und dahinter steckte, also der Fahrer hatte, es war so ein Nachbarschaftsstreit. Ach so. Und der ging halt richtig heftig zu Ende. Also ein ganz, sagen wir mal, ganz simpler, primitiver Nachbarschaftsstreit, der so furchtbar endete und fast mit einem Todesfall endete. Weißt du, ob man den oder die Täter oder die Täterin gefunden hat? Ja, man wusste halt, man hat herausbekommen, dass das halt der Nachbar war, mit dem er sich ja verstritten hat. Aber ich weiß nicht, was jetzt mit dem passiert ist, ob der, was der für eine Strafe gekriegt hat. Ja. Also wenn du einen lauten Knall hörst, ist wahrscheinlich dieses Ereignis sofort bei dir vor Augen. Ja, genau. Oder so was Explosionsartiges hörst, dann, klar, wenn man mit 8 sowas erlebt, prägt sich das ja noch besonders, vielleicht noch intensiver ein, als wenn man das im Erwachsenenalter sieht und erlebt. Ja, auf jeden Fall. Jessica, danke für deine Geschichte und für deinen Anruf. Und kein Problem. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Das war Jessica. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch. Und hier ist Kirsten, die ist 53. Guten Morgen, Kirsten. Hallo, Domian. Hallo, Kirsten. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Genau. Welches ist es bei dir? Ziemlich schreckliche Erinnerung. Ich war damals 17 und hatte eine Spirale und bin unerwartet schwanger geworden. Hatte ziemlich viel Blut verloren am Wochenende und sollte dann eine Ausschabung gemacht bekommen. Mhm. Und ich lag dann im OP-Saal und wurde abgedeckt mit Tüchern, die Beine hoch und habe schon gar nicht mehr gesehen, was um mich rum passiert ist. Und irgendjemand schubst einen Metalleimer über den Steinboden, wahrscheinlich für diese Ausschabung. Und dieses Geräusch, dieses Scheppern von diesem Eimer, das höre ich bis heute noch. Das ist so ein quietschendes Geräusch? Nein, nicht quietschen, mehr so ein Schlagen und Klappern. Ja, wie man so Metall einmal auf dem Steinboden so mit dem Fuß, hat er den wahrscheinlich so dahingeschoben. Genau, ja. Genau. Und bis heute noch, wenn jemand über so einen Vorgang erzählt oder in deiner Sendung erzählt jemand über einen Schwangerschaftsabbruch oder ich sehe dieses Krankenhaus, wenn ich dran vorbeifahre, ich denke immer vorrangig an dieses Geräusch. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich, wie die Psyche sich so bestimmte Sachen besonders merken kann oder will oder sich merkt. Ja, und derjenige oder diejenige hat es wahrscheinlich gar nicht bedacht, war gedankenlos. Genau, genau. Aber weil ich so schutzlos da lag, nichts gesehen habe, ich habe mich ja auch nicht gut gefühlt in der Situation. Natürlich. Und dann diese lieblose Geste des Eimers, einfach völlig unpassend. Ja, und vor allen Dingen zu ahnen, da wird das, was in mir ist, hineintropfen oder man wird es dahin hineintun. So entwertend, ganz arg, weil ich war natürlich damit beschäftigt, dieses Kind verloren zu haben. Das hat der Arzt mir gesagt, das war nicht zu retten. Und ich musste denn die Ausschabung machen lassen, um mein eigenes Leben zu retten. In der wievielten Woche warst du schwanger? Vermutlich in der sechsten. In der sechsten, Ja. Wurde diese Ausschabung dann bei vollem Bewusstsein gemacht? Nein, unter Vollnarkose. Aber vorher war das Geräusch eben zu hören mit dem Eimer. Genau. Das dauert ja immer einen Moment, wenn man im OP-Saal ist, bevor der Anästhesist kommt. Und das war in dieser Vorbereitungsphase. Mhm. Und vielleicht auch deshalb so verletzlich für mich, weil die Beine schon hoch lagen. Ich lag da quasi mit dem entblößten Unterleib. Mhm. Und dann noch wie im Kuhstall oder vom Bauernhof. Ja. Furchtbar. Ja. In der Tat wird die Person sich gar nichts dabei gedacht haben, die da im OP gearbeitet hat. Aber das denke ich auch. Da geht es ja manchmal auch ein bisschen rau zu, unter Umständen, was man ja auch verstehen kann. Aber wenn der Patient noch bei Bewusstsein ist, dürfte es eigentlich nicht passieren. Nein, wie das ist unsensibel. Völlig. Wie ist es dir denn dann danach gegangen, als du aufgewacht bist? Mir ging es eigentlich gar nicht gut. Ich habe mich verlassen gefühlt, konnte mit niemand über diese Situation reden, habe auch gar nicht die Dimension eines Schwangerschaftsabbruchs damals so gewusst, aber es hat mein Leben begleitet. Mhm. Ich habe dann auch in der Nacht noch Fieber bekommen, 41 Grad. Also es war irgendwie alles sehr dramatisch. Und das Ganze war passiert durch eine nicht richtig sitzende Spirale? Doch, richtig. Aber es gibt da auch ein Risiko von 2% ungefähr, dass man doch schwanger werden kann. Und das ist mir passiert. Und du musstest dann quasi diesen Eingriff vornehmen lassen. Das Kind hätte nicht geboren werden können? Nein, der Arzt hat gesagt, wir müssen das machen, um sie zu retten. Das Kind würde nicht gerettet werden können. Die haben am Abend vorher die Spirale gezogen. Und weil das so ungewöhnlich war, hat das Ganze auch vor versammeltem Ärzteteam stattgefunden. Mhm. Ich, junges Mädchen, auf dem Stuhl und 6 oder 7 Ärzte um mich rum. Das sind ja auch Erinnerungen, die man nie wieder loshört. Nie mehr. Das ist ja furchtbar. Hattest du wenigstens einen Beistand von deinen Eltern, deiner Mutter? Eher nicht. Meine Mutter war Engländerin und war sehr prüde und fast schon verklemmt, hat mir Vorwürfe gemacht, ganz schlimm, und hat meinem damaligen Freund auch Vorwürfe gemacht. So schlimm, dass er mich auch nicht mehr im Krankenhaus besucht hat. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hat der denn wenigstens ein bisschen zu dir gestanden? Nein. Nein, auch nicht. Das war, Tage später kam mein Vater. Meine Mutter hatte ihm auch nicht die Wahrheit gesagt und hat gesagt, Kind, was ist denn los? Und ich habe es ihm dann erklärt und der Vater stand sehr zu mir. Ah ja, wenigstens das im Nachhinein dann. Genau. Mhm. Glaube ich, dass das sich für ein Leben lang einbrennt, so etwas. Alles, das Geräusch, die ganzen Umstände, wie du sie jetzt geschildert hast. Ja, und nie Kinder bekommen. Gibt vielleicht andere Gründe, aber vielleicht auch mit dem Grund, dass ich mich so innerlich dagegen gewehrt habe, wieder schwanger zu werden. Hättest du es denn so organisch werden können? Ja. Das schon. Vollkommen alles in Ordnung. Aber du bist nie schwanger geworden. Nie schwanger geworden. Mhm. Das war deine Geschichte zu dem Thema. Jawohl. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte gewesen, Kirsten. Danke. Danke dir und alles Gute wünsche ich dir. Ja, alles Gute für euch auch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Und gleich geht's weiter mit dem Hugo. Und Hugo ist 75. Guten Morgen, Hugo. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Hugo. Domian, mein Gedächtnis an ein Geräusch geht auf die Zeit zurück, 1944, 1945, Kriegsende. Und zu der Zeit waren ja die schweren Angriffe, Bombenangriffe hier auf das Ruhrgebiet. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt, da gab es dieses Geräusch, das ist mir immer im Gedächtnis, als wenn Pferde über Kopfsteinpflaster laufen würden. Mhm. So war dieses Geräusch, das war im Radio. Es war nachher es waren keine Nachrichten oder so weiter mehr, nur dieses Geräusch. Und wenn dieses Geräusch aufhörte, dann kam die Meldung wieder, feindliche Verbände im Anflug über Eindhoven, Venlo auf das Ruhrgebiet. Und das hieß dann für uns, jetzt wird es Zeit, jetzt müssen wir im Keller. Da warst du Kind, ne? Kind. Ich war Kind, ich war 8 Jahre zu Kriegsende. Genau. Mhm. Und das hieß dann, wir müssen jetzt in den Bunker rein. Mhm. Und dann, alles lief dann natürlich in den Bunker. Es war ein der bombensichere Bunker, der ausgebaut wurde von russischen Kriegsgefangenen. Mhm. Die haben da auch gearbeitet in diesem Bunker. Und wir kriegten dann als Kinder von den Eltern Brot mitgegeben zum Essen für die Kriegsgefangenen. Da kriegt man so unter den Jacken getan. Mhm. Die Eltern durften mit den Kriegsgefangenen nicht sprechen, die Erwachsenen. Mhm. Wenn wir Kinder das gemacht haben, da hat keiner nach gefragt. Ach so, das war natürlich strengstens verboten, wahrscheinlich denen was zu essen zu geben. Richtig. Aber wie nett dann von deinen Eltern und den anderen Erwachsenen, dass sie dann noch an die Kriegsgefangenen gedacht haben. Haben alle gesagt. Die haben uns dann aus Schießdraht so kleine Stühlchen gemacht und sowas alles, Kinder. Die russischen Kriegsgefangenen, die ja auch dann, wenn wir alle in dem Bunker waren, dann in dem Moment nicht weiter den Bunker ausgebaut haben. Die haben dann auch irgendwo in der Ecke gesessen. Ja. Wir durften als Kinder dahin gehen und so weiter. Also ist dein ganz, ganz spezielle Erinnerung dieses Geklicker, bevor das im Radio dann kam, die Warnmeldung? Ja. Gar nicht mal, also ich kenne das von Verwandten, ich weiß noch, früher gab es, wo ich wohnte, gab es samstags immer so Übungen für die Feuerwehr, so Sirenenübungen. Ja. Und das fanden die alten Leute, meine alten Tanten und Onkels, fanden das immer ganz schrecklich, weil die sofort an den Krieg denken mussten. Ja, richtig. Und dieses Sirenengeheul war auch immer wenn wieder Vollalarm war, genau. Haben wir ja gesagt, wenn Vollalarm war, das kam dann zusätzlich auch noch immer, ne? Ja. Und dann in diesem Bunker, da war einer bei den russischen Kriegsgefangenen, der sagte, er sei Lehrer, er sprach so ein bisschen, ich bin Lehrer. Und dann versuchte er uns Kindern auch immer ein Lied beizubringen. Und ich kenne auch ganz genau dieses Ende davon. Das hieß immer, hen, wenn wir schusigen, schipai, schipo. Ich habe noch nie nachgehört oder mal nachgefragt. Was das heißt. Was das heißt. Ja. Aber das war immer das, was die Russen dann auch für uns machen, versuchten sich mit uns zu unterhalten, um mal an andere Gedanken vielleicht zu kommen, um mal etwas anderes zu denken und, ja. Und sich mit uns zu beschäftigen. Ne? Kannst du grob sagen, wie oft du als Kind in diesen Schutzbunker musstest? Wir haben nachher, am Schluss haben wir sogar Tage und Nächte da verbracht, ne? Dass wir gar nicht mehr rausgekommen sind. Aber dieser Schutzbunker hat euch und dir das Leben gerettet. Ja, richtig. Richtig. Oben war ja alles in Trümmern. Richtig. Nebenan praktisch, wenn man rauskam, daneben war direkt ein riesig großes Haus. Das hatte auch einen Volltreffer gekriegt, kurz vor Kriegsende. Eine Phosphorbombe, und das war das Schlimmste, was ich im Gedächtnis hatte, was es gab, Phosphorbomben. Da konnte man Sand draufschütten auf dem Feuer, das brannte, das brannte immer weiter. Und ich sag ja, ich bin ein absoluter Kriegsgegner. Ich kann heute noch nicht verstehen, wenn irgendwo Kriege geführt werden, weil die dieses Schreckliche immer dann vor Augen hat, was da passiert ist. Und das ist ja gegenüber den heutigen Kriegen, was damals geschehen ist, ja eigentlich gar nichts. Ja. Ne? Weil heute ist ja alles noch viel verheerender. Ja, viel verheerender. Krieg, ja. Ne? Ja. Ich habe neulich nochmal zufällig im Fernsehen, gut, in Deutschland ist ja auch unfassbar viel Leid geschehen durch die Alliierten, durch die Bombardierungen. Aber was die Amerikaner mit der Atombombe, mit den Atombomben in Japan gemacht haben, ist ja auch unfassbar. Hiroshima und Nagasaki. Unfassbar. Das waren ja diese beiden Städte, wo die Atombombe geschmissen worden ist. Ich habe es auch erst viel später ja gehört, als Erwachsener sozusagen, nicht als Kind. Aber ich habe immer gesagt, wie kann man so viel Leid überhaupt über die Menschheit bringen? Die Nachwirkungen, das ist ja heute noch. Heute noch viele Menschen und an den Abwurf dieser Atombombe. Ich fand ganz erschütternd, dass der Soldat, der Flieger, einer von denen, der die abgeworfen hat, bis ins hohe Alter das nicht bereute. Ja, aber einer von denen soll sich ja angeblich das Leben genommen haben. Ne? Kann sein, aber von dem einen, den ich da gehört habe. Einer hat es nicht bereut, also so kenne ich auch die ganze Sache. Und der andere hat sich da, weil er da gar nicht mehr mit fertig werden konnte. Ne? Noch eine Frage zu dem Geräusch im Radio, dieses Klickern, was du gerade vorgemacht hast. Hast du das danach, nach dem Krieg, irgendwo nochmal gehört? Nein, ich habe es nicht mehr gehört, aber ist immer, wenn ich schon mal irgendwo bin, in irgendeiner Kleinstadt oder was, so Kopfsteinpflaster, da ist irgendein Ereignis gerade, wo Pferde hergehen. Ja, und dann kommt dann kommt das ganz stark, dieses. Aber zwischendurch höre ich es auch so immer, weil wir immer scherz machen, die älteren Menschen sagten damals immer, das ist Jupp Goebbels Pferdefuhrt. Goebbels war ja der Propagandaminister im Deutschen Reich zur damaligen Zeit. Ich bin ja auch noch ein halbes Jahr zur Schule gegangen während der Kriegszeit. Und wenn wir morgens in die Klasse kamen, dann mussten sie als erstes grüßen, Heil Hitler, Fräulein so und so. Ne? Ja, das war zur damaligen Zeit so. Ne? Hugo, ich finde es gut, dass du angerufen hast und uns aus der Zeit auch noch was erzählt hast. Denn so die ganz jungen Leute wissen das natürlich auch gar nicht mehr von ihren Eltern, sondern höchstens noch von Oma und Opa. Meine Enkelkinder, die hören immer gespannt zu. Das glaube ich. Wenn sie da sind, sie sind mittlerweile auch schon 21 und 18 und so weiter. Die fragen dann auch immer, hör mal, erzähl doch noch etwas von damals. Das ist lebendiger Geschichtsunterricht. Ja. Hugo, ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute. Danke für deinen Anruf. Und schöne Urlaubszeit und mach weiter so. Dankeschön. Wir ich höre euch auch schon Jahre und selbst wenn ich in England bin, die Engländer, die hören euch auch. Ehrlich? Und in Mittelengland, in Stafford. da hören wir euch so oft und sagen immer, wir versuchen das schon mal hinanzurufen, wir wissen nie, wie wir da durchkommen sollen. Das ist ja verrückt. Ja. Gute Ruhe. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich. Ja, bitte tschüss. Schön. Jo, tschüss. Tschüss. Hier ist Petra und Petra ist 40. Guten Morgen, Petra. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Welches Geräusch hat dein Leben nachhaltig geprägt? Ja, ich habe 2004 einen Schlaganfall gehabt und ich konnte eigentlich gar nichts mehr. Also ich habe nur ein bisschen reagiert, aber das war's. Moment, 2004, da warst du ganz jung, da warst du? Ja, 32. 32. Mhm. Ja, und einen Tag hat mein Mann mir Fotos gezeigt von unserer Hochzeit. Wir haben in Italien geheiratet und am Tag später habe ich irgendwie eine Melodie gesummt und keiner konnte sich erklären, was das für eine Melodie war. Ja, und das war nach dem Schlaganfall. Genau. Mhm. Und mein Mann hat gesagt, ja, das ist die italienische Nationalhymne. Und ja, das ist irgendwie ganz merkwürdig passiert. Und ich kann es auch gar nicht, bis heute nicht begreifen, was da passiert ist, aber... Waren das die ersten Laute, die du nach dem Schlaganfall wieder richtig von dir geben konntest? Richtig, genau. Ich konnte eigentlich gar nichts. Du konntest nicht sprechen? Ja. Ach, das ist ja irre. Und dann singst du? Oder ne, du hast gesummt, nicht gesummt, gesummt die italienische Nationalhymne. Genau. Hast du die denn früher mal gelernt oder gekannt? Nee, ich könnte es gar nicht jetzt so summen. Ja, eigentlich durch Fußballspiele oder Formel 1 Sieg oder sowas bei Michael Schumacher schon mal gehört. Aber eigentlich fand ich die immer sehr schön. Mhm. Und ja, und irgendwie hat mich das anscheinend so beeindruckt, dass irgendwie so eine Tür aufgetreten wurde. Ja, das heißt, diese Melodie hat dich in das Leben zurückgezogen. Ja, sozusagen, ja. Ging es denn dann wirklich allmählich aufwärts mit dir, so mit dem Sprechen? Ja, und also ich eigentlich so, bis da wusste man gar nicht, welche Restschäden da noch bleiben. Und ich war auch so, kurz aus der Lebensgefahr und dann wusste man auch gar nicht, was jetzt passiert. Nur um es mal einzuordnen, vom Tag des Schlaganfalls bis zu dem Summen dieser Melodie, wie viel Zeit war da vergangen? Oh, das kann ich nicht. Gar nicht sagen, aber ich denke so ein paar Tage schon. Mhm. Warst du gelähmt nach dem Schlaganfall? Ja, also ich habe halbseitige Lähmung gehabt und und ich war in so einem künstlichen Koma. Mhm. Ich wurde auch beatmet, also eigentlich so, was man so hört. Und nur ist das ja für einen 32-Jährigen, ich weiß, das gibt es natürlich auch immer wieder, aber doch eher noch ungewöhnlich. Hast du im Nachhinein eine Erklärung, warum du den Schlaganfall bekommen hast? Ja, ich habe eine ganz seltene Erkrankung. Das ist heißt Morbus Addison. Das ist eine Nebenniereninsuffizienz. Das ist eigentlich nichts Weltbewegendes, aber sehr selten. Mhm. Und das wurde zu spät erkannt. Und diese Erkrankung kann einen Schlaganfall auslösen? Es gibt nicht die direkte Verbindung, aber es könnte so viel schiefgelaufen sein, dass da gekommen ist. Verstehe. Wie lange hast du denn dann gebraucht, bis du wieder richtig fit wurdest? Eigentlich bis heute noch. Also ich bin auch berentet. Aber ich kann Gott sei Dank wieder laufen und Sprechen kannst du ja perfekt. Ja, ein bisschen Wortfindungsstörung, aber das eigentlich, da kann ich zufrieden sein. Wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, wie du gehst und dich bewegst, sieht man es dir so ein kleines bisschen noch an, dass da irgendwas... Ja, ich habe schon, die Hand ist eingeschränkt und ja, aber auch eigentlich im Denken, ich habe so Gehirnstörungen, aber kann man mitleben. Ich kann zufrieden sein. Ja, das glaube ich auch, dass man dann immer froh ist, wenn man mit dem Leben davongekommen ist und sich wieder bewegen kann und vor allen Dingen auch sprechen kann. Ja, und das Witzige ist, das Pflegepersonal hat danach eigentlich immer diese Nationalhymne gesummt. Die fanden das so toll. Die sich natürlich auch gefreut haben, dass es aufwärts ging. Sag mal, du hast doch bestimmt dieses Jahr auch EM geguckt. Ja. Und als die Nationalhymne gespielt wurde, der Italiener, da muss es dir doch durch und durch gegangen sein. Ja, eigentlich auch die ganze Familie. Und das ist ja immer noch ein bewegender Moment. Hast du sie dir mal auf CD besorgt? Ja, ich habe ein italienischer, unser Stammitaliener, hat mein Mann das besorgt und ja, und er hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil er sich so gefreut hat. Ja, natürlich seine Hymne. Es hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass ihr dort geheiratet habt, ja, und dass du damit ein ganz großes glückliches Ereignis verbunden hast. Ja. Ne, dass es im Gehirn irgendwie so, so eine Verbindung gab. Und ja, das kann ich mir auch nur so erklären. Und eine unterbewusste Erinnerung an die Melodie da war und so ist es dann passiert. Genau. Ja. Ja, das ist schon bemerkenswert, was das Gehirn so machen kann. Ja, in der Tat, das finde ich immer wieder, ja. Ja. Petra, danke für deinen Anruf. Ja, vielen Dank. Weiterhin alles Gute und gute Genesung. Weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 41 haben wir und unser Thema heute Nacht heißt, dieses Geräusch hat mein Leben geprägt und ich möchte sehr gerne mit euch, oder rede ja auch schon die ganze Zeit mit euch über Geräusche, mit denen ihr etwas sehr Schönes oder auch etwas Schlimmes verbindet. Entweder direkt oder vielleicht auch indirekt, nämlich indirekt in dem Sinne, dass nebenher, während etwas passiert ist, vielleicht irgendeine Musik lief oder im Hintergrund irgendetwas anderes zu hören wart und immer wenn ihr das hört, dann denkt ihr auch an das Ereignis. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist, weiter geht es mit dem Robino. Stimmt genau. Das? Robino, hallo, Domian. 18 Jahre alt. Ja genau, jetzt hast du lange überlegt, wie man den Namen ausspricht. Nee, ich hatte hier eine Irritation auf meinem Computerbildschirm. Nein, Robino ist also ziemlich einfach. Genau, ja, gut. Aber wo, das klingt auch so ein bisschen italienisch, oder? Genau, der Name ist italienisch. Ich bin aber pur deutsch. Ja. Meine Eltern fanden jetzt wahrscheinlich den Namen ganz interessant. Robino, aber die meisten nennen dich wahrscheinlich Rob, oder? Oder Robby? Nee. Aber viele sprechen den Namen dann Robinho aus, wie der brasilianische Fußballspieler. Ach so. Und genau. Aber deswegen habe ich jetzt gedacht, gut. Aber es heißt Robino, ne? Ganz genau, richtig. Robino, schön, dass du da bist. Ja, schön, 18, dass ich mit dir sprechen kann. 18 Jahre alt. Genau, richtig. Zum Thema, das Geräusch hat mein Leben geprägt. Genau, und bei mir sind es eher zwei Geräusche, die mein Leben geprägt haben und immer noch prägen. Und zwar hatte ich mit 6 Jahren hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, ich bekomme in den beiden hinteren, unteren Backenzähnen riesige Löcher. Mhm. Also riesige Karieslöcher. Ach so. Mhm. Und klar, von der Mutter, von den Geschwistern hört man natürlich immer böse Geschichten über den Zahnarztbohrer. Mhm. Das hat mir dann immer Angst gemacht. Ich hatte auch damals ein paar unschöne Augenblicke mit dem Zahnarztbohrer. Ich war dann kurzzeitig mal beim Zahnarzt, der hat mir das weggemacht, den Karies. Der kam dann allerdings wieder und das hat da auch extrem weh gemacht, dass ich gesagt habe, nee, wenn jetzt wieder was kommen sollte, gehe ich nie wieder hin. Echt? Ich meine, du bist erst 18 und als du 6 warst, genau. Da hat das noch groß weh getan, das Bohren. Ja. Weil im Prinzip wurde man doch auch da schon betäubt und das wurde gut stillgelegt, man spürte nichts. Habe ich auch gedacht, so hieß es auch die ganze Zeit. Aber es war nicht so. Nee, leider. Und dann ist die Füllung rausgegangen irgendwann. Und dann kam natürlich wieder der Karies. Ja. Und er kam dann halt so sehr, dass die ganze Wurzel verfault war. Mhm. Und irgendwann hat es dann halt auch wieder angefangen weh zu machen. Mhm. Also mit 10, 12. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, jetzt muss ich mal meinen Mann stehen, jetzt gehe ich mal wieder zum Zahnarzt. Mhm. Ich möchte natürlich auch irgendwann küssen, ich glaube, das wäre jetzt auch unangenehm gewesen. Hast du mit 8, mit 12 gedacht, ich will auch mal irgendwann küssen, dann müssen die Zähne in Ordnung sein? Ja, also es fängt mir an, so in die Pubertät zu kommen. Ja. Mundgeruch hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, stehen die Mädchen auch nicht so drauf. Ja, eben. Ja. Und dann bin ich eben zum Zahnarzt, dann hieß es, ja, die ganze Wurzeln sind verfault von den beiden Zähnen, mhm. wo ich auch gedacht habe, jetzt müssen wir wahrscheinlich raus. Und dann war es so, die mussten raus. Es waren 2 Termine, die ich hatte. Mhm. Beim ersten Zahn ging es dann los, dann wurde gebohrt, weil der Zahn nicht richtig raus wollte. Mhm. Also wieder ein schlimmes Geräusch? Ja, und leider auch wieder mit sehr vielen Schmerzen verbunden, weil die Betäubung nicht gewirkt hat. Bei was für einem Arzt warst du denn da, Mensch? Es war anscheinend ein ganz guter Arzt. Der hat gemeint, ja, also ich habe dann gesagt, es macht weh. Er hat gemeint, ja, es ist ganz normal, wenn man ein bisschen was spürt. Dann habe ich halt gedacht, gut. Mhm. Hältst du aus? Ja, und dann hat er mir aber nochmal eine Spritze gegeben, dann ging es so einigermaßen, es hat trotzdem höllisch weh getan. Mhm. Vor allen Dingen habe ich halt immer an die Schmerzen davor denken müssen. Ja. Und er wollte aber immer noch nicht raus, der Zahn. Er wollte nicht raus und dann musste mir die Arzthelferin den Kopf nach hinten drücken. Es war wie in so einem Horrorfilm, mhm. wenn er zurückdenkt und dann wurde gezogen und während dem Ziehen hat es halt auch so geknirscht, gebrochen, ekelhaft, wenn ich jetzt dran denke, bekomme ich wieder Gänsehaut. Mhm. ja, und es war halt so schlimm. Und dann ist er endlich rausgegangen, der Zahn, da hatte ich Schmerzen. Aber dann, ja, dann ging es eigentlich. Dann 2 Minuten später waren die Schmerzen weg. Ja. 2 Tage später war dann der nächste Zahn, der raus sollte. Und genau da war es genau wieder so. Also sind jetzt zwei schlimme Geräusche für dich, dieses Bohren und dieses Knirschen, während der Zahn da rausgebrochen wird. Genau. Ja. Und eben bei dem zweiten Mal war es dann genauso. Und da habe ich gesagt, lieber Doktor, es macht immer noch extrem weh, das kann ja nicht sein. Mhm. Hat er gemeint, gut, dann geben wir dir noch eine Spritze und es hat einfach nicht gewirkt. Klar ging es dann wieder ein bisschen weg, aber man hat es trotzdem gemerkt und vor allen Dingen gehört und ich musste immer an den Schmerz denken. Und du musstest es wieder aushalten? Ja. Ja. Und genau da war es wieder, dass mir die Ärztin den Kopf nach hinten ziehen musste. Du Armer. Ja. Du Armer. So, jetzt bist du 18 Jahre alt. Die ganzen Zähne, die ganzen verfuhren Zähne sind ja nun... natürlich, die sind lange raus. Wie ist es denn jetzt, wenn du zum Zahnarzt musst? Ja, also prinzipiell ist es so, dass eigentlich die, also wo die 2 Zähne waren, sind jetzt 2 Lücken und die müssten gefüllt werden, das hat er mir damals schon gesagt. Und ich traue mich das halt nicht machen zu lassen. Ach, die sind jetzt seitdem du 12 bist, sind die ohne Füllung. Ja. Also die Zähne sind ja komplett weg, die sind so. Ja gut, aber die Zähne sind weg. Und was soll da hin? Da soll eine Brücke hin, oder was? Genau, also weil man den Verdacht hatte, dass die Zähne krumm wachsen können. Mhm. Ist bis jetzt zum Glück noch nicht passiert, aber es kann halt immer noch passieren. Und jetzt hast du ein bisschen Schiss, das machen zu lassen. Ja, also ich eher Panik. Gehst du denn an sich regelmäßig zum Zahnarzt? Ja, weil ich, ja, vorsichtig mit extremen Bauchschmerzen. Mhm. Aber ich möchte halt nicht wieder, dass man bohren muss. Und deswegen beuge ich da lieber ein bisschen vor, putze mir auch wirklich jeden Morgen öfter. Ich wollte sagen, wenn du exzellente Zahnpflege betreibst, also viel die Zähne putzt, Zahnseide, Bürstchen und das ganze Programm und regelmäßig zu ihm gehst, wird er nicht bohren müssen. Ja, aber ich muss halt trotzdem immer noch dran denken. Ja, du musst dran denken, aber die Pflege ist eigentlich die beste Versicherung, dass nicht gebohrt werden muss. Es sei denn, du kriegst da Brücken, da muss man natürlich wieder was machen, da muss man auch... Ich war vor einem Monat war ich beim Zahnarzt, hat mich mal wieder kontrollieren lassen, hat er gemeint, oh, jetzt fangen die Zähne ein bisschen an, krumm zu werden. Ja, also da müssen dringend Brücken hin. Nicht dringend, aber man sollte sich jetzt überlegen. Ja. Und dann habe ich gefragt, ja, wäre das denn mit Schmerzen verbunden? Und er meint, ja, sie bekommen halt wieder eine Betäubung. Ich hatte auch gedacht, ja, aber die Betäubung, die bringt wahrscheinlich wieder nichts. Und er meint, doch, ich kann sie da beruhigen, die bringt was. Ist das denn derselbe Zahnarzt von früher? Nee, das ist ein anderer. Ist ein anderer. Also, weil ich habe mir nun auch schon einiges an den Zähnen machen lassen. Mhm. Das war so perfekt betäubt, dass ich wirklich nichts davon mitbekommen habe. Ja, so ein Knirschgeräusch vielleicht, wenn mal der Weisheitszahn raus muss, klar. Aber keine Schmerzen, gar nichts. Also könnte ich dich beruhigen, wenn du da jetzt beim guten Arzt bist. Der wird dir da schon eine ordentliche Dosis reinspritzen und dann lass dir mal die Brücken machen. Das ist schon gut und wichtig für dich. Ja, ich bin auch im Überlegen, vor allen Dingen, ja, mich stört es nicht, man sieht die Lücken auch nicht, sind halt ganz hinten, aber klar. Aber schöner ist es und vor allen Dingen, wenn die anderen dann auch schief werden, ist es ja auch nicht gut, dann sieht man es vielleicht doch irgendwann. Also, gib dir mal einen Ruck und mach es, Rubino. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Und wenn der weiß, dass du ein bisschen vielleicht, dass du mehr brauchst, dann ist er auch schon ein bisschen vorgewarnt an Betäubungsmittel, meine ich. Ich hoffe. Also ja. Ich habe auch im Internet jetzt im Nachhinein nochmal geschaut, also die ganzen Berichte von den Zahnärzten, von den Zahnarztkunden, die da waren, von den Patienten, die meinen auch, man spürt nichts. Ja, das ist, eigentlich ist das auch. Ja. Also ich kenne es auch nur so. Ich ermutige dich, dorthin zu gehen, lieber Rubino. Okay. Alles Gute und danke für deinen Anruf. Was ich noch sagen wollte, ja. Mein Geräusch prägt mich natürlich immer noch. Wenn jetzt hier bei mir jemand im Haus, im Mehrfamilienhaus bohrt und renoviert, dann kriege ich Schweißausbrüche, weil ich eben wieder an das Geräusch denke. Sogar wenn so ein großer Bohrer zu hören ist. Ja, also es kommt halt eben drauf an, es gibt ja Bohrgeräusche, die hören sich wirklich genau an, wie beim Zahnarzt. Mhm. Und wenn die sich wirklich genauso anhören, ganz schlimm. Vielleicht löst sich das Ganze auf, wenn du demnächst gute Erfahrungen beim Zahnarzt machst, dass du nämlich keine Schmerzen mehr hast. Vielleicht gerät das dann etwas in Vergessenheit. Ich hoffe sehr. Doch, wär super. Also glaube ich, sehr viel weiterhelfen. Alles Gute, Rubino, und toi, toi, toi. Dankeschön und schönen Urlaub. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist... Matthias ist 39. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Domian. Hallo, Matthias. Ich bin gespannt, was für ein Geräusch du mir erzählen wirst. Mein Geräusch ist der Hubschrauber. Und zwar, es war vor 2 Jahren am Ostersamstag, also 2010. Ja.

So, meine Lieben, in der Technik, Alina Marquis, und ganz ungewöhnlich hören wir heute diese Sendung mal mit den Beatles auf, und viel Spaß noch beim Zuhören. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.